Good morning. Guten Morgen. Fantastic few days for us and more days for most of you. We got here Tuesday. Also für uns waren es bisher fantastische Tage und ihr habt vielleicht noch mehr Tage hier vor euch. Man, und wir sind seit Dienstag da. We've loved it. Man. Und wir haben es wunderschön gefunden hier. Every moment and especially yesterday. Jeden einzelnen Augenblick und ganz besonders gestern. Climbing up the Klettersteig. Da den Klettersteig raufsteigen. Open your Bibles, please, to Psalm 96. Schlag bitte Psalm 96 auf. Prepare yourself for a short devotion, followed by some rocking songs as we go into our Friday. Und bereitet euch jetzt auf eine kurze Andacht vor, und dann gibt's ein paar Rock-Songs und an diesem Freitagmorgen. When someone like me says it's going to be short, it'll only be half an hour or something. Wenn ich sage, es wird kurz sein, dann ist es maximal eine halbe Stunde. Maybe 15 minutes. Vielleicht sogar eine Viertelstunde. 17 years and 351 days ago. Vor 17 Jahren und 351 Tagen. I was dressed in a tuxedo. Da habe ich hatte ich einen Frack an. And my wife was all dressed in white. Und meine Frau war ganz in weiß gekleidet. She was my wife to be. Und sie war meine Braut. In another few minutes. Und in ein paar Minuten würde sie meine Frau sein. As my brother stood up and read Psalm 96. Und mein Bruder ist aufgestanden und hat Psalm 96 gelesen. And it just penetrated my heart for sure that day and has stayed there fest and like these screws into the wall that we climbed up yesterday. It's just stayed there. Und das, diese Worte sind mir tief ins Herz gedrungen und sie sind dort geblieben und so fest verankert wie diese Kletterdings. Yeah, and I've been able to anchor my life on those on the words here in Psalm 96. Und ich habe den Anker meines Lebens an diesen Worten festgemacht, am Psalm 96. To return to these words so many different times in my life and realize that this is my calling. This is my real, my essential calling in life. Und ich bin so oft zurückgegangen zu diesen Worten und habe festgestellt, das ist meine Berufung, das ist meine wesentliche Berufung. We're going to read the whole thing. Und wir lesen den ganzen Psalm. But this psalm is so optimistic. Und dieser Psalm ist so optimistisch. It's so full of hope. So voller Hoffnung. And this is what we should be living and breathing as Christians. Und das sollten wir leben und atmen als Christen. The difficulties come, of course. Natürlich werden Schwierigkeiten kommen. All kinds of challenges. Alle möglichen Herausforderungen. But at the beginning of the day and at the end of the day, aber zu Beginn und am Ende des Tages, we're able to sing and rejoice and be glad. Sind wir fähig zu singen und zu jubeln und uns zu freuen. And as we're kind of closing off this week, I want to remind us of that. Und jetzt am Ende dieser Woche möchte ich uns an etwas erinnern. Let's not make Christian life hard, because it's not. Machen wir das christliche Leben nicht schwer, weil es ist nicht schwer. Let's be the children that God called us to be. Seien wir Kinder, so wie Gott uns berufen hat. The little babes that trust him. Die kleinen Babys, die ihm vertrauen. And let him work his joy into us and then through us and out of us. Lassen wir es zu, dass er seine Freude in uns drinnen wirkt und durch uns und dann auch heraus aus uns. And I'm giving this as a special gift to Günther and Ricky today. Und das soll jetzt ein besonderes Geschenk sein für Günther und Ricky. Because of course it's their wedding day and that's why I chose Psalm 96. Weil heute ihr Hochzeitstag ist und deswegen habe ich diesen Psalm 96 gewählt. Because I'm remembering my own wedding day and the strength and the anchor that this put into my life. Denn ich erinnere mich an meinen Hochzeitstag und welche Stärke und welche Schärfe das meinem Leben verliehen hat. But we'll share it all together. It's for all of us. It could be the wedding song for CIG. Und wir können das jetzt als Hochzeitslied für die ganze CIG uns wählen. Pastor Rob says we're wanting to leave here in this new sense of unity, a deeper sense of unity, let's say. Pastor Rob hat gesagt, wenn wir hier weggehen, dann möchten wir alle eine tiefere Einheit haben. Purity und Reinheit. Prayer und Gebet. Aggressively moving out into territory and gaining it for the glory of the Lord. und wir möchten aggressiv neues Territorium erobern für den Herrn, zur Herrlichkeit des Herrn. So I hope every time you ever hear this Psalm 96 read again or when you read it in your quiet time, you'll think of this day. Und ich hoffe, dass immer, wenn ihr diesen Psalm wieder hören werdet oder wenn ihr ihn in eurer stillen Zeit lesen werdet, dass ihr dann an diesen heutigen Tag zurückdenkt. You'll think of the several days that we've just come through. Und dass ihr dann an diese Tage denkt, what, die jetzt gerade hinter uns liegen. What God has been building. Was Gott gebaut hat. What his vision is for this church. Was seine Vision ist für diese Gemeinde. So let's read it. Lesen wir ihn. We'll read it kind of in chunks. So Gabi, we'll just so wir stop lesen it ihn stückweise. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Singt dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Sing to the Lord, bless his name, tell of his salvation from day to day. Singt dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all the peoples. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. For great is the Lord and greatly to be praised. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben. He is to be feared above all gods. Mehr zu fürchten als alle Götter. For all the gods of the peoples are worthless idols. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. But the Lord made the heavens. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. I'm going to give you just 3 points here. Ich möchte hier nur 3 Punkte herausstreichen. There's much more than 3 points here. Aber da liegt so viel mehr drinnen. But you see here it said sing. Da steht hier sing. It said tell. Und erzählt. Declare. Und erklärt. Our mouth should be full of declarations of his goodness. Über unsere Lippen sollten so viele Erklärungen seiner Güte kommen. Maybe those of you, if you're not in church leadership, maybe you don't realize this. Vielleicht manche this von euch, die nicht in einer Leitungsposition seid in der Gemeinde, But vielleicht habt ihr das erkannt. When you lead, you hear so many negative things coming at you. Wenn ihr eine leitende Position habt, dann hört ihr so vieles Negatives, das an euch herangetragen wird. And person number one who is telling you thinks it's the only thing you're hearing that day. Und diese erste Person, die dir das sagt, das ist das Einzige, was du an diesem Tag hörst. But you, each person thinks they're the only one. Ja, jeder glaubt, dass er ist der Einzige, der was Negatives erlebt. But they're not. Aber das ist nicht so. And these things stack up. Und das steigert sich und das. And what I want to say to us as a church is, let's speak praise to God first. Aber wozu ich uns als Gemeinde ermuntern will, ist, dass wir zuerst Gott preisen. Let's tell of his salvation first. Erzählen wir zuerst von seinem Heil. Let's allow ourselves to close our mouths in regard to gossip or in accusation. Halten wir den Mund in Bezug auf Tratschen oder auf Anklagen. And let the new song come into our mouth about his glory and praise. Und haben wir ein neues Lied auf unseren Lippen über seine Herrlichkeit und seinen Lobpreis. Start and finish the day by declaring his glory. Beginne und beende deinen Tag, indem du seine Herrlichkeit verkündest. And when you live like this, und wenn du so lebst, there will be the appropriate time when you need to share something with leadership. Dann wird es auch den angebrachten Zeitpunkt geben, wo du der Leitung etwas mitteilen and you'll musst. Do it in the right spirit of humility, und dann wirst du das im richtigen Geist der Demut in the sagen right können. Timing, zum richtigen Zeitpunkt. And you may not need to say it at all. Und vielleicht brauchst du es überhaupt nicht mehr sagen. Can I ask you as a church to forbear one another? Darf ich euch als Gemeinde bitten, dass ihr einander ertragt? Have we forgotten that word in the church, Pastor Rob? I don't know. Haben wir dieses Wort vergessen, Bill, in der Gemeinde? Any leaders? Forbear one another in grace. Ertragt einander mit Gnade. It's okay. Es ist okay, wenn ich eine Watsche kriege. I'm going to forbear that. Ich werde das ertragen. I'm going to forbear. Ich werde ertragen. Because forbearing is glorious. Denn das Ertragen, das ist etwas Herrliches. And you need not say all that's in your heart. Und du musst nicht immer alles aussprechen, was auf deinem Herzen ist. If you speak to the Lord a new song, moment by moment, wenn du dem Herrn ein neues Lied singst, the thing that you thought you needed to say to someone else, you don't need to say anymore. Also im Moment, dann musst du das, was du dem anderen sagen wolltest, das musst du dann gar nicht mehr sagen. Völlig unnötig. It's unnecessary. It's just not necessary. Ja, es ist einfach nicht mehr notwendig. You felt that it was necessary. du hattest das Gefühl, dass es notwendig sei. But you start to tell of his salvation from day to day. Aber dann beginnst du jeden Tag sein Heil zu verkünden. And you start to sing to him and bless his name. Und du beginnst zu ihm zu singen und seinen Namen zu lobpreisen. And you start to picture how you've slapped his face at times. Und du stellst dir dann vor, wie du ihn manchmal ins Gesicht geschlagen hast. And he says, forbear one another as I've forbear with you. Und dann sagt er, ertrag die anderen, wie ich dich ertrage. And it's glorious. Und das ist herrlich. And it gives life. Und das gibt Leben. And you take a step in maturity at that time. Und du machst einen neuen Schritt zur Reife hin. And I'm calling you right now to take some steps of maturity. Und ich rufe euch jetzt auf, dass ihr Schritte macht hin zur Reife. In this phase of growth that we're in, in dieser Wachstumsphase, in der wir uns we befinden, need it. Da brauchen wir das. From everybody. Von jedem. Everybody to take the next step up. Jeder soll den nächsten Schritt machen. When our mouth and our mind is full with his goodness, there's not time. Wenn unsere Gedanken und unser Mund erfüllt ist von seiner Güte, dann haben wir überhaupt keine Zeit. To pick at one another. Etwas aneinander auszusetzen. You feel like what James says about a source of water from one source. Can it be true that fresh water and bitter water would come? It's impossible. Und wie Jakobus gesagt hat, ist das möglich, dass aus einer Quelle gutes und bitteres Wasser entspringt? Das geht nicht. So when you're filling your mouth with praise of his glory, wenn dein Mund also erfüllt ist vom Lob seiner Herrlichkeit, it feels so wrong to speak about another brother or sister negatively. Dann fühlt sich das so falsch an, so verkehrt an, wenn du etwas Negatives über einen anderen Bruder oder eine Schwester sagst. Sing. Singt. Tell. Erzählt. Declare. Und erklärt. My family makes fun of me because I make up all these songs in our house, you know. Meine Familie, die machen sich immer über mich lustig, weil ich meine eigenen Lieder erfinde. Most of them are about the fact that we have no milk or, you know. Und meistens geht's darum, dass wir keine Milch im Haus haben. Where did I put my keys? Wo habe ich meine Schlüssel verlegt? But often they're just about the goodness of God. Aber sehr oft geht's dann nur um die Güte Gottes. Because I just walk out of the house and I'm thinking, I want to sing something right now that's just new and fresh. Denn ich gehe das beim Haus hinaus und ich denke mir, ich möchte jetzt etwas singen, was neu ist und frisch. I'm walking to the bus and I just have a song come into my mind. Und ich gehe zur Bushaltestelle und ich habe dieses Lied in meinen Gedanken. And I never sing them here in front of you because. Und ich würde das hier nie singen vor euch. Maybe once. Vielleicht singe ich es einmal. They don't make sense really, only to God I think. Das ergibt nicht unbedingt Sinn, sondern nur vielleicht für Gott. But it's so healthy for me. Aber es ist so gesund für mich. God, you're so good. Gott, du bist so gut. Thanks for this blue sky, you know, and danke it turns für den into blauen a song. Himmel und da wird ein Lied draus. And I write them down sometimes, und irgendwann werde ich diese Lieder niederschreiben. But one I did write down, eines, das ich wirklich niedergeschrieben habe. And it felt so inspirational. It felt like from the Lord, you know. Und das hat mich so inspiriert vom Herrn. But one of the lines said, I can never lose by giving. Und eine Zeile lautet da, wenn ich gebe, dann kann ich nie verlieren. I can never lose by serving. Ich kann nie verlieren, wenn ich diene. And then it just finished, I can never lose, I can never lose. Und dann schließt es ab mit, ich kann niemals verlieren, that ich kann niemals song, verlieren. You know, und das I war mein that. Lied. Und manchmal singe ich dieses especially Lied. Especially when I feel like I'm losing. Besonders wenn ich mich als Verlierer fühle. When something's happening, I feel like, yeah, I'm losing and I'm going to get aggressive now because I don't like to lose. Wenn was passiert und ich habe das Gefühl, jetzt stehe ich als Verlierer da und dann werde ich aggressiv, weil ich nicht gern verliere. But then that song just ministers God's peace into my heart. I can never lose by giving or serving. Aber dieses Lied bringt mir Gottes Frieden zurück in mein Herz. Denn could I ever ich kann possibly, niemals verlieren. Sorry. Could I ever possibly lose by being like the Savior? Is it possible? Kann ich jemals verlieren, wenn ich so bin wie mein Erretter? Ist das möglich? I would just close my mouth and lose. Ich halte den Mund und ich verliere. In the world's eyes. Unter Anführungszeichen in den Augen der Welt. And not gain glory with Him. Is it possible? Und wenn ich das mache, dann ist es ist es nicht möglich oder werde ich dann nicht Herrlichkeit gewinnen in seinen Augen? It's impossible to lose in that situation. Es ist unmöglich, in dieser Situation zu verlieren. Splendor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ascribe to the Lord, O families of the peoples, ascribe to the Lord glory and strength. Ihr Völker, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bring an offering and come into his courts. Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Tremble before him, all the earth. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. I just want to pick on one word here. There's a lot. Ich möchte dann nur ein Wort herausgreifen aus den vielen. But it's the word ascribe in 7 and 8. In Vers 7 und 8, bringet da auf Deutsch, zuschreiben. Bringet da or zuschreiben? I like zuschreiben better. Okay. Ascribe. Zuschreiben. I'm going to kind of use what Pastor Rob spoke earlier, and I'm going to give it a twist. Also ich möchte darauf zurückkommen, was Pastor Rob schon gesagt hat, und ich möchte es ein bisschen in ein neues Licht drücken. As I express it this way. Denn ihr werdet euch das viel besser merken, wenn ich es so ausdrücke. Ascribe means connect the dots. Zuschreiben heißt diese Punkte verbinden. You remember that? Erinnert ihr euch daran? We usually do it wrong. Wir machen das meistens falsch. Because we do it at the natural human level. Wir machen es auf der natürlichen menschlichen Ebene. Generated from weakness or insecurity. Und heraus aus Schwachheit oder Unsicherheit. But verse 8 says, ascribe to the Lord the glory due his name. Aber in Vers 8 steht, schreibt dem Herrn zu oder bringt dem Herrn da die Ehre seines Namens. So what we want to do here is we want to connect the dots now with his glory. Wir möchten jetzt die Punkte mit seiner Herrlichkeit verbinden. So I'm playing tennis with a brother. Ich spiele Tennis mit einem Bruder. And he's kind of mean and kind of cocky. Und der ist gemein und ein bisschen frech. I'm making fun of Brent here a little bit too, privately. Und jetzt mache ich mich ein bisschen über den Brent lustig. Which he's not at all. Aber er ist überhaupt nicht so. This is totally just a made-up example. Also dieses Beispiel ist jetzt frei erfunden. But now I'm kind of feeling insecure because he's won 10 points in a row, you know. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen unsicher, weil er 10 Punkte hintereinander ascribe to the Lord the glory due his name at that point. Aber gib dem Herrn zu diesem Zeitpunkt die Herrlichkeit, die seinem Namen gebührt. Connect the dots. Verbinde die Punkte. See something great and positive in that situation and give God glory and praise. Sieh etwas Großartiges und Positives in dieser Situation und gib dem Herrn Herrlichkeit connect und Ehre. Connect the dot with his glory. Und verbinde diese Punkte mit seiner Herrlichkeit. And see the person in a whole new way. Und sieh die Person auf ganz neue Art und Weise. No longer just a better preacher than me. Er ist dann nicht mehr länger ein besserer Prediger als ich. Now he's a fellow warrior in the kingdom of God. Jetzt ist er gifted by the Lord. Ein Mitkämpfer im Königreich Gottes und er hat die Gabe vom Herrn. To bring light and truth and hope into situations. Licht und Wahrheit und Hoffnung in eine Situation hineinzubringen. No longer a threat to me in my little worried world. Er ist nicht mehr eine Bedrohung für mich in meiner kleinen Welt voller Sorgen. But a strength. Sondern eine Stärke. A partner. Ein Partner. Someone who adds to the body of Christ in a way that I can't. Jemand, der dem Leib Gottes etwas hinzufügt, das ich nicht geben kann. When you start to connect the dots the wrong way. Wenn du beginnst, diese Punkte auf die richtige Art und Weise zu verbinden. Falsche Art und Weise. Oh, auf die falsche. Let's say that again. When you start to connect the dots in the wrong way. Also wenn du beginnst, diese Punkte auf die falsche Art und Weise zu verbinden, I'm going to ask God to just remind you at that moment, there's a better way. Dann möchte ich Gott bitten, dass er euch in diesem Moment erinnert, dass es einen besseren Weg gibt. There's a good and pure way to connect the dots. Es gibt einen guten und reinen Weg, um diese Punkte zu verbinden. Because God made that person. Denn Gott hat diesen Menschen geschaffen. God has gifted that person for the church and for the edification of the body. Gott hat diesen Menschen Gaben geschenkt für die Gemeinde und zum Aufbau des Leibes. Find it. Finde das. Connect it to me, God says. Und Gott sagt, verbinde es mit mir. And it's a little bit kind of humbling or even terrifying. It's due to him. It's due his name. Und das ist ein bisschen demütigend und vielleicht auch erschreckend. Diese Ehre und diese Herrlichkeit gebührt seinem Namen. Because we ought to do this. Wir sollten das tun. It's due to his holy name. Es gebührt seinem heiligen Namen. It belongs to him. Es gehört ihm. That beauty that he put in that other person, it belongs to him. Diese Schönheit, die in den anderen Menschen hineingelegt hat, sie gehört dem Herrn. Will you or will I curse that? Wollt ihr oder will ich das verfluchen? I hope you fear to do that. Ich hoffe, ihr habt Angst davor. I hope you fear to point at Pastor Rob and start to curse something in him that is a glory due to the name of God. Und ich hoffe, ihr habt Angst davor, dass ihr auf Pastor Rob zeigt und etwas in ihm verflucht, das eine Herrlichkeit ist für Gott. But not just Pastor Rob. Aber nicht nur bei Pastor Rob. I hope we all fear to speak something evil about something that the Lord has put in a person. Und ich hoffe, dass wir alle uns davor fürchten, dass wir etwas sprechen können, dass wir böses Übel sprechen könnten über etwas, was der Herr in einen Menschen hineingelegt when hat. You point the finger at someone, wenn du mit dem Finger zeigst auf jemanden, when I point the finger at someone, wenn ich mit dem Finger zeige auf jemanden, we're saying much, much more about our weakness and our littleness than we are about the other person. Dann sagen wir viel mehr über unsere eigenen Schwächen und über unsere eigene Kleinheit aus als über den anderen Menschen. I'm gonna go back just for a second. Ich möchte ein bisschen zurückgehen, when we were talking zurückschauen. About telling and speaking, wenn wir darüber gesprochen haben, über das Reden und über das Sprechen, make a little bit of a twist on that one. Ich möchte das noch von einer anderen, bisschen and anderen many Seite of you have heard me say this before. Und viele von euch haben das schon von mir gehört. When we talk about meditation, wenn wir über Meditation sprechen, most of us get lost immediately. Meditation, what's that? Schalten die meisten von uns sofort ab. Was ist schon Meditation? But we do it all the time. Aber wir machen das eigentlich ständig. It's just that we call it worry instead. Aber wir nennen es sich Sorgen machen. And Pastor Rob has talked to us about an anxious heart. We need to repent of that and give thanksgiving. Und Pastor Rob hat schon gesagt, wenn wir ein ängstliches Herz haben, dann müssen wir das bereuen und wir müssen Dank sagen. I'll see if someone can remember this for me. Does anyone remember what I say then next in terms of worry? Ricky, I bet Wisst ihr noch, weiß jemand von euch noch, was ich gesagt habe in Bezug auf die Sorge? That we all meditate because we all worry. Wir alle meditieren, weil wir uns ja alle Sorgen machen. Right? So when you worry, also wenn du dir Sorgen machst, can anyone finish it for me? Dragon? Anybody? Huh? There it is. Worry about the Lord. Also dann mach dir Gedanken und Sorgen über den Herrn. We all worry. Wir alle machen uns Sorgen. It's just that we worry about the wrong things. Das Problem ist nur, dass wir uns über das falsche Gedanken oder Sorgen machen. That means we all meditate. Das heißt, wir alle meditieren schon. And it's amazing how you can meditate. Und es ist erstaunlich, wie du meditieren kannst. At work. In der Arbeit. You're supposed to be doing a certain project and you're doing it, but you're meditating. Und du sollst ein bestimmtes Projekt tun und du machst es auch, aber dabei meditierst du. Constantly thinking about something that's behind the work, something that's there that bothers you. Aber weil du ja ständig über etwas hinter dem, also nachdenkst, was in deinem Hinterkopf ist, was dich stört. So here's the steps. Next time you worry. Und tu folgende Schritte. Das nächste Mal, wenn du dir Sorgen machst, you say, I'm worrying. Sag dir, ich mache mir Sorgen. I'm meditating. Ich meditiere. I'm going to meditate on the Lord. Aber ich werde jetzt über den Herrn meditieren. Worry about the Lord. Mach dir Gedanken und über den Herrn. Don't be anxious for anything, but in all things with thanksgiving present your requests to God. Meditate about the Lord. Macht euch nichts Sorgen, sondern bringt alle Flehen und alle Bitten mit Danksagung dem Herrn dar und sinnt nach über den Herrn, meditiert über den Herrn. So verse 10, say among the nations, the Lord reigns. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Say it in the 10th district. Sagt es im 10. Say Bezirk. Say it at your place of work. Say it at your Sagt school. Sagt es bei der Arbeit, in der Schule. Just even say it sometimes, even those exact words. Sag manchmal genau dieselben Worte. The Lord reigns. der Herr herrscht. And someone at work might say, what do you mean by that? Und dein Arbeitskollege sagt dann vielleicht, was meinst du damit? And you'll say, well, und du sagst, all kinds of things, you know. Alles Mögliche. But say it. Aber sag es. He reigns in my problems. He reigns in this world. He reigns behind political events. Er herrscht über meine Probleme. Er herrscht in dieser Welt und er herrscht über politische Ereignisse. He's bringing goodness into this place. Und er bringt seine Güte an diesen Ort her. Beauty. Diese Schönheit. He's giving it to us even now. He reigns. Er gibt sie uns auch jetzt gerade und er herrscht. You'll be able to find many, many people that will say, yeah, but. Und du wirst dann viele Leute finden, die sagen, ja, aber. But don't believe them. Aber glaub ihnen nicht. Because the Lord reigns. Denn der Herr ist König. And all he's doing is he's inviting us in. Und was er macht, er lädt uns ein. To believe it. Er lädt uns ein, daran zu glauben. Truth that he reigns. In dieser Wahrheit zu wandeln, dass er herrscht und König ist. Yeah, but. Ja, aber. Not gonna listen to that. Da höre ich einfach nicht mehr hin. He reigns. Er herrscht. He's king. Er ist der König. Be glad. Freut euch. Now we're not deceiving ourselves. Wir machen uns jetzt nichts vor. But this is a weakness in the church at times. Aber manchmal ist das eine Schwäche in den Gemeinden. Yeah, but. Ja, aber. He reigns. Er herrscht. Yes, the world is established. It shall never be moved. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. He will judge the peoples with equity. Er richtet die Völker recht. This is a disjointed sermon here a little bit because there's one more thing I wanted to say. Also diese Botschaft ist vielleicht nicht ganz zusammenhängend, weil ich möchte noch etwas anderes sagen. Some of you are so good at telling me about the trees. Manche von euch, die können mir so viel über die Bäume erzählen. And the glory that's there. Und die Herrlichkeit, die man an ihnen sieht. Or the rocks, or the sky, or the stars, or the clouds. Oder über die Felsen, den Himmel, die Wolken. And I actually like to listen to people that know these things. It's pretty cool. Und ich höre ihnen auch gern zu, die das wissen, denn das ist etwas sehr Schönes. But when we talk about ascribing to the Lord the glory due His name, I urge you not to stop with creation. Aber wenn wir darüber sprechen, dem Herrn die Ehrlichkeit die Herrlichkeit zuzuschreiben, die seinem Namen gebührt, dann bitte hört nicht bei der Schöpfung auf. Move into the people of God. Sondern tragt das weiter, übertragt and, das auch auf die Leute, auf das Volk Gottes. Und beginnt über die Herrlichkeit Gottes in den Brüdern und Schwestern zu reden. Mark, did you see the stars a couple nights ago? Did you see the shooting star? Hast du die Sterne gesehen vor ein paar Nächten, diese Sternschnuppen? Ich habe mich wirklich in der Gegenwart Gottes gefühlt. Yeah, but you're the same person that was complaining yesterday about all the things that were going on with people. Aber gestern hast du doch noch über dich beklagt, über die anderen. Is this an area of deception in our lives? Ist das jetzt ein Bereich in unserem Leben, wo wir getäuscht sind? Honoring ourselves that we think we're so spiritual because we look at the clouds? Ehren wir uns vielleicht selber, weil wir denken, wir sind so geistlich, weil wir jetzt die Sterne anschauen. Easily reject a brother. Und dabei aber einen Bruder ablehnen. We can't find any glory in that brother. How's that possible? Und wir können keine Herrlichkeit in diesem Bruder sehen. Wie ist das möglich? When God's greatest work is in the human heart. Wo doch Gottes größtes Werk im menschlichen Herz stattfindet. His most beautiful victory is in us. Changing us. Sein großartigster Sieg ist in uns, darin, dass er uns verändert. So I'll listen to your talk about the termites and the rocks and the also ich höre mir gern an, was ihr über die Termiten trees, und die Felsen und die Bäume zu sagen habt und die Vögel. But also I want to ask you, what about God's people? Aber ich möchte euch auch fragen, was ist mit dem Volk Gottes? Ascribe glory to his name in that way. Gebt die Herrlichkeit seinem Namen auch auf diese Weise. Let's finish this. Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult and everything in it. Und schließen wir ab mit diesem Vers. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich und das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald. Then shall all the trees of the forest sing for joy before the Lord, for he comes. For he comes to judge the earth. Vor dem Herrn, denn er kommt zu richten den Erdkreis. He will judge the world in righteousness. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. And the peoples in his faithfulness. Und die Völker mit seiner Wahrheit. I'm calling you today to gladness. Ich möchte euch zur Fröhlichkeit aufrufen heute. Let the church be glad. Die Gemeinde sei fröhlich. The verse says, let the heavens be glad. Dieser Vers sagt, der Himmel freue sich. Don't we have more reason to be glad than the heavens? Haben wir nicht noch mehr Grund, froh zu sein als der Himmel? Rejoice, Earth, rejoice, Church. Erfreue dich, Erde, erfreue dich, Gemeinde. We're going to sing a couple songs here in a second, so the band can get ready. Wir singen jetzt gleich ein paar Lieder und die Gemeinde kann sich vorbereiten. That's one way to rejoice and to sing and sing with gladness in our hearts. Das ist eine Möglichkeit zu jauchzen und mit Fröhlichkeit im Herzen zu singen. But also as we relate with one another, let's be glad. Aber auch im Umgang miteinander seien wir fröhlich. Let the joy overflow into some relationships. Lass diese Freude überströmen in deine Beziehungen jeden Tag. And let there be gladness and joy as we persevere in difficulty. Und es soll Freude und Jubel da sein, wenn wir ausharren in der Bedrängnis. I'm not asking for or expecting fakey gladness. Ich erwarte jetzt nicht oder ich verlange jetzt nicht diese aufgesetzte Fröhlichkeit. This isn't an American thing, you know? Das ist vielleicht etwas Amerikanisches. Aber das ist nichts Amerikanisches. Sorry. Be glad, Church. Freue dich, Gemeinde. Rejoice. Juble. Even in difficulty. Selbst in Schwierigkeiten. Especially in difficulty. Ja, ganz besonders in Schwierigkeiten. What do we have to say to the world in our difficulty? Was können wir der Welt sagen in unseren Schwierigkeiten? We're just like you. Wir sind genauso wie ihr. We complain. Wir beschweren uns. We get bitter. Wir werden verbittert. We're hopeless. Wir haben keine Hoffnung. No. Nein. Be glad. Freut euch. Yeah, but no. Be ja, glad. Aber. Nein. Freu the Lord dich. Reigns. Der Herr ist König. He's won the victory already. Er hat schon den Sieg errungen. He's inviting us deeper and deeper into his goodness. Und er lädt uns ein, immer tiefer in seine Güte einzudringen. And there's sickness and there's difficulty and there's all kinds of garbage. Und es gibt Krankheit und Schwierigkeiten und allen möglichen Mist. Sing a new song. Aber sing ein neues Lied. Sing a garbage song. Sing whatever ein Lied it takes. Über den Müll. To get your heart into a place of gladness. Was auch immer notwendig ist, damit dein Herz fröhlich wird. That's more real than complaining. Und das ist wirklicher und realer als that's more honest. Sich das beklagen oder ehrlich auch. Okay, let's sing a couple rowdy type songs and give this to the Lord. So wir singen jetzt noch ein paar Lieder und dann geben das dem Herrn.